Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 14. Oktober 1787. Gestern hatte ich einen angenehmen Abend. Die Schröder hat Charlotten und mir die Iphigenia nach Goethes erstem Manuskript, wie es hier gespielt wurde, vorgelesen. Es ist eigentlich auch in Jamben, aber mit Einmischung prosaischer Stellen, so dass es für eine poetische Prosa gilt. Ich war darum auf dasselbe neugierig, weil es doch die erste Geburt, die gedruckte Iphigenia, aber Ausarbeitung ist. Im Ganzen genommen ist die letzte doch viel vollkommener. Zuweilen musste des Verses wegen eine nützliche Partikel aufgeopfert werden. Dafür hat der Vers schönere Wendungen, manchmal auch schönere Bilder veranlasst. Und ein Trochäus oder Spondeus tut auf eine lange Reihe von Jamben immer eine üble Wirkung, siehe Schillers Carlos bei Bondini. Die Schröder liest gut, sehr gut, weit weniger gezwungen als Gotter, mit Affekt und richtiger Auseinandersetzung. Als ich sie lesen sah und hörte, wurde die Erinnerung jener Zeit in mir lebendig, wo sie dasselbe in ihrer Blüte getan haben soll. Sie war mir dadurch interessanter. Das kannst du leicht denken. Wir sehen einander jetzt oft, fast 3 bis 4 Mal die Woche. Sie ist doch eigentlich eine von unseren behaglichsten Bekanntschaften und uns sehr attachiert. Mademoiselle Schmidt und ich sind jetzt auch bekannter. Das berühmte Whist ist vorigen Mittwoch vor sich gegangen, wo wir sehr lustig waren. Ich konnte den ganzen Abend nicht herausbringen, was rechts oder links war. Bode kam dazu und erzählte es im ganzen Saal. Ich hätte euch wirklich in diese Gesellschaft gewünscht, weil man unter vielerlei Menschen von Sinn so ganz zu Hause sein kann. Bei Tische saß ich zwischen der Schröder und Schmidt und fand, dass man sich just auf so viel Zeit recht angenehm dabei haben kann, doch schwerlich länger. Beide haben bei Tische einige englische Lieder gesungen, es waren Engländer da, die ungemein schön sind. Ich will mir sie von der Schmidt geben lassen und euch schicken. Mit Wieland bin ich ausgesöhnt. Ich musste ihm nach allen Regeln der Höflichkeit und Billigkeit wegen seiner Anzeige des Carlos im Merkur etwas sagen, worauf es sich ohne Erklärung sehr natürlich ergab, dass wir uns doch näher wären. Er sagte mir viel Gedachtes und Schmeichelhaftes über mich selbst. Unter anderem warnte er mich, weniger verschwenderisch in meinen Stücken zu sein, damit ich mich nicht ausgebe. Aus dem Carlos, sagte er, hätte ich 3 wichtige Stücke machen können. Er ist jetzt überzeugt, dass das Drama mein Fach ist. Ich bin es noch nicht. Dies ging im Club vor. Vor einigen Tagen besuchte ich ihn zum ersten Male wieder. Er war krank, wir kamen aber so ins Gespräch, dass ich 3 Stunden blieb. Da hab ich mich ganz vortrefflich unterhalten. Wir waren recht herzlich miteinander und das Interesse, das wir dabei nahmen, gab den frivolsten Dingen einen Wert. Er ließ sich in das Detail der ganzen Haushaltung mit mir ein, wobei er mir vielen Spaß machte. An Wieland ist das vorzüglich merkwürdig, dass er einen noch so jugendlichen Geist hat in einem alten Körper. Von euch sprach ich diesmal viel, ich gab ihm meinen Wunsch zu erkennen, euch in Weimar zu wissen, denn ich bin überzeugt, dass wenn ihr oder wir hier wären und blieben, wir müssten und könnten den Ton der Geselligkeit in Weimar verändern. Wieland und seine äußerst gute Frau, hässlich wie die Nacht, aber brav wie Gold und bis zur kindlichen Einfalt natürlich und munter, Herder und seine Frau, beide voll Geist und Genie, Bertuch und seine Frau, welche im Umgange recht sehr genießbar sind, Bode, Vogt, Hufeland, Riedel, Schmidt und seine Tochter, welche immer so viel wert sind als die guten Dresdner Menschen, die Schröder, die Frau von Stein und ihre Schwester, die Imhof, Knebel und noch andere, lauter Menschen, die man in einem Ort nie beisammen findet, müssten einen recht schönen Hintergrund zu unserer Freundschaft abgeben. Das wären mit uns schon 22 Menschen, um die man leben könnte. Man ist hier arm, und es lässt sich mit wenigem Gelde schon angenehm leben. Ich sagte Wieland, nachdem ich euch der Reihe nach beschrieben, dass ich wünschte, du würdest hier Hofrat mit einer leidlichen Besoldung. Der Herzog und alle Weimarianer würden gewinnen, und ich, der ich mich von euch nicht trennen würde, könnte dann auch hier existieren. Das leuchtete Wieland ganz erstaunlich ein, und er trieb mich an, gegen den geheimen Rat Schmidt ein Wort davon fallen zu lassen. Soll ich oder soll ich es nicht? Ein anderes Resultat dieses Abends war, dass ich mich mit Wieland nun zu dem Merkur assoziiere, das nächstes Jahr eine neue Einrichtung gemacht, ein neues Avertissement davon gegeben und dieses Journal in einer neuen Gestalt erscheinen wird. Das ist so zugegangen. Ich sprach mit ihm davon, dass ich, weil ich die Notwendigkeit einsähe, viel zu lesen und dieses mit vielem Schreiben nicht wohl vereinigen könne, wünschte, einen Kanal zu haben, in den ich gleich die ersten Resultate meiner Lektüre werfen könnte. Die Thalia würde mir diese Dienste tun, aber fürs Erste sei sie noch nicht ganz im Gange, und zweitens wäre ich ihr allein nicht gewachsen, da zum Glück eines Journals gehöre, dass es öfters erschiene, wenigstens alle Monat. Sein Merkur auf der anderen Seite sei nicht vielfältig genug, seinem Titel nicht entsprechend, oft zu trocken und auf ihn selbst nicht zu rechnen. Er nahm mir gleich das Wort aus dem Munde und gestand mir, dass ich auf einen seiner alten Wünsche getroffen habe. Es würde ihm äußerst angenehm sein, diese Idee zu realisieren. Wir wollten den Plan des Merkurs erweitern, in einem Avertissement diese Veränderung ankündigen und darin sagen, dass die Thalia in dem Merkur aufgehört habe. Der Merkur sollte nun, weil er doch schon in sehr vielen Händen wenden sei, zu einem herrschenden Nationaljournal werden. Nächstes Jahr würde er selbst noch wenig damit zu schaffen haben können, aber mit frischem Leben wieder daran gehen, sobald sein Lucian fertig sei. Er hätte so viel Ideen und Plane auf dem Herzen, auf die er Verzicht tun müsse, weil er zu alt und zu befangen sei. Diese würde ich aus seiner Seele nehmen und zu den meinigen machen. Er treibt mich, ihm bald meinen Plan zum Merkur aufzusetzen. Diese Woche kommt Reinhold, dann werden wir Rat darüber halten. Wieland meint, dass mich der Merkur in den Stand setzen müsse, das Notwendige zu bestreiten. Was meinst du zu der Idee? Ich glaube, es könnte etwas herauskommen. In jedem Falle bin ich dann präsumtiver Erbe des Merkur. Wieland hat Postfreiheit und noch andere Vorteilchen, die ihn vor anderen bei Journalen begünstigen. Bei Herder war ich vorige Woche auch und ging dann mit ihm und seiner Frau spazieren. Er hat mir viel Schönes und Geistvolles über den Carlos gesagt. Er hat äußerst viel auf ihn gewirkt, aber die drei ersten Akte findet er mehr uni und mehr ausgearbeitet als die letzten. Er will ihn wieder lesen und mir dann mehr darüber sagen. Unsere Gesellschaft vermehrte sich auf dem Spaziergang, dass ich gar nicht mehr allein mit ihm reden konnte. Heute ist Konzert von einem Menschen, der auch in Dresden will gewesen sein. Er nennt sich Valperti. Ich gehe hinein, weil ich die Weimarsche Welt darin finde. Meine Laune ist seit einiger Zeit recht sehr gleichförmig, ruhig und behaglich. Ich kann nicht leugnen, dass ich sehr wohl zufrieden bin. Dabei finde ich, dass in uns selbst die Quelle der Schwermut und Fröhlichkeit ist. Seit ich mit mir selbst mehr einig bin, finde ich auch außer mir mehr Freude. Lebe wohl, mein Lieber, schreibe mir bald, aber nicht so aphoristisch und nicht so bloß historisch. Du musst mir auch etwas von deiner Seele sagen. Huber und die lieben Weiber, küsse in meinem Namen. Huber schreibe ich kommenden Donnerstag. Adieu. Charlotte, glaube ich, schreibt heute selbst. Es.